bringt Jesu frohe Botschaft in die dunkle Welt. Noch sind aller Orten Boten aufgestellt. Menschen müssen Menschen sagen, dass Gott alle liebt, dass er seinen Weg aus Schuld und Seelen trägt. Jesus Christus, Heiland und Erlöser, starb für dich, ab um dich, der du abseits stehst. Lass dein Sagen, lass des Zweifels Fragen, denn dein Weg wird hell, wenn du mit Jesus gehst. Ehe du geboren wurdest, hat dich Gott erkannt. Oft hat dir im Herzen schon sein Wort gebrannt. Hell und dunkel deines Lebens sind ein Ruf nach Haus. Und auch immer weißt du seiner Liebe aus. Jesus Christus, Heiland und Erlöser, für dich, warb um dich, der du abseits stehst. Lass dein Sagen, lass des Zweifels Fragen, denn dein Weg wird hell, wenn du mit Jesus gehst. Heute, wenn sein Wort dich trifft, so halt ihm endlich still. Ich mit dem Vergangenen sprich zu Gott, ich will. Und das Todesurteil, das auf deinem Leben stand, wird gelöscht von Gottes guter Vaterhand. Jesus Christus, Heiland und Erlöser, starb für dich, warb um dich, der du abseits stehst. Lass dein Sagen, lass des Zweifels Fragen, denn dein Weg wird hell, wenn du mit Jesus